Abschnitt 4 aus Armadale, zweiter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Mary Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel, Teil 2. Midwinter spielte mit seinem Aberglauben, wie man mit einer geladenen Flinte spielt, die uns töten, oder mit einem wilden Tiere, das uns fürs ganze Leben verstümmeln kann. Er nannte das Alter der Frau in dem schwarzen Kleide und dem roten, gewirkten Schal, wie er dasselbe selbst berechnet hatte. 35. Allein, so wie diese Worte seinen Lippen entfielen, verließ ihn plötzlich seine erkünstelte Fröhlichkeit. Er sprang von seinem Sitze auf, völlig taub gegen Alans Neckereien wegen dieser sonderbaren Antwort, und nahm in tiefem Schweigen seinen rastlosen Spaziergang auf dem Verdeck wieder auf. Der Gedanke, der ihn vorher in der Dunkelheit bei seinem Auf- und Abgehen begleitet, begleitete ihn auch jetzt in der Tageshelle. Schritt für Schritt. Es bemächtigte sich seiner abermals die Überzeugung, dass entweder ihm oder Alan irgendetwas zustoßen müsse, ehe sie das Wrack verließen. Mit jeder Minute ward es heller am östlichen Himmel, und die finstern Stellen auf dem Verdeck des Holzschiffes zeigten in der Helle des Tages ihre nackte Leerheit. Wie der Landwind sich wieder erhob, erwachte auch das Meer und fing im Morgenlicht zu murmeln an. Selbst das kalte Geplätscher der kurzen Wellen veränderte seinen melancholischen Klang und schlug sanfter an das Ohr, als die milden Strahlen der Sonne warm auf dieselben herabfielen. Midwinter machte auf dem Vorderteil des Schiffes Halt und suchte sich wieder in die Gegenwart zu versetzen. Wohin er sich wandte, sah er sich von den erheiternden Einflüssen der Stunde umgeben. Das frohe Morgenlächeln des Sommerhimmels goss in seiner barmherzigen Liebe zur alten, müden Erde seine allumfassende Herrlichkeit selbst über das Wrack aus. Der Tau, der glitzernd auf den Feldern der Inseln lag, funkelte auch auf dem Verdeck, und das abgenutzte, rostige Takelwerk war ebenso glänzend geschmückt wie die frischen, grünen Blätter am Ufer. Indem er ringsumher schaute, wanderten Midwinters Gedanken unwillkürlich zu dem Gefährten, der das Abenteuer der Nacht mit ihm geteilt hatte. Er kehrte nach dem Hinterteile des Schiffes zurück und redete Alan an. Da er keine Antwort erhielt, trat er zu der liegenden Gestalt heran und betrachtete dieselbe näher. Alan war sich selbst überlassen, von seiner Ermüdung überwältigt worden. Sein Kopf war zurückgesunken, sein Hut herabgefallen. Er lag der Länge nach auf dem Verdeck ausgestreckt, in festem, friedlichen Schlummer. Midwinter nahm seinen Spaziergang wieder auf. Sein Geist war in Zweifel versunken, seine eigenen früheren Gedanken erschienen ihm plötzlich sehr seltsam. Mit wie trüben Ahnungen hatte er der kommenden Zeit entgegengesehen, und wie harmlos war diese Zeit jetzt gekommen. Die Sonne stieg am Himmel auf, die Stunde der Erlösung rückte immer näher und näher, und von den beiden Armadale, die auf dem unglückseligen Schiffe gefangen waren, lag der eine in sanftem Schlummer da, während der andere ruhig das Erwachen des neuen Tages beobachtete. Die Sonne stieg höher. Die Stunde rückte vor. In dem geheimen Argwohne gegen das Wrack, der ihm noch immer anhaftete, schaute Midwinter spähend nach beiden Ufern hinüber, um Zeichen erwachenden menschlichen Lebens zu entdecken. Allein es war noch immer einsam am Lande. Die Rauchsäulen, die bald aus den Essen der Bauernhütten emporkräuseln sollten, waren noch nirgends zu sehen. Nach einem kurzen Sinnen kehrte er wieder nach dem Hinterteile des Schiffes zurück, um zu sehen, ob sich nicht ein Fischerboot innerhalb Hörweite hinter ihnen befinde. Für den Augenblick mit diesem neuen Gedanken beschäftigt, ging er eilig an Alan vorüber, indem er kaum bemerkte, dass dieser noch immer schlafe. Mit dem nächsten Schritt würde er sich im Hackebord befunden haben, doch ein Laut verhinderte ihn, diesen Schritt zu tun. Ein Laut, der einem matten Stöhnen glich. Er wandte sich um und betrachtete den Schläfer auf dem Verdeck. Er kniete nieder und beobachtete ihn näher. »Jetzt ist das Unglück da«, flüsterte er für sich, »nicht für mich, aber für ihn.« Es war da in der hellen Frische des Morgens, es war gekommen in dem Geheimnisse und dem Grauen eines Traumes. Das Gesicht, welches Midwinter zuletzt so ruhig gesehen, war jetzt das verzerrte Gesicht eines Leidenden. Der Schweiß stand dicht auf Alans Stirn und feuchtete sein lockiges Haar. Seine halb geöffneten Augen zeigten nichts als das Weiße des matt glänzenden Augapfels. Seine ausgestreckten Hände kratzten und krallten auf dem Verdeck umher. Von Zeit zu Zeit stöhnte und murmelte er vor sich hin, aber die Worte, die ihm entschlüpften, wurden durch sein Zähnefletschen unverständlich. Dort lag er, körperlich dem Freunde so nahe, der sich über ihn hinbeugte, im Geiste so fern, dass die beiden sich ebenso gut in verschiedenen Welten hätten befinden können. Dort lag er, während der Schein der Morgensonne auf sein Gesicht herabströmte, in den Qualen seines Traumes. In dem Geiste des Mannes, der ihn betrachtete, erwachte eine Frage und nur diese eine. Was hatte das Verhängnis, das ihn auf diesem Schiffe gefangen hielt, ihn sehen zu lassen, bestimmt? Hatte der verräterische Schlaf die Pforten des Grabes für denjenigen der beiden Armadale geöffnet, den der andere über die Wahrheit in Unwissenheit erhalten? Offenbarte die Ermordung des Vaters sich in einem Traumgesichte dem Sohne hier an derselben Stelle, wo das Verbrechen begangen worden war? Indem diese Frage alles andere in seinem Geiste in den Schatten drängte, kniete der Sohn des Mörders auf dem Verdeck nieder und betrachtete den Sohn des Mannes, den seines Vaters Hand erschlagen. Der Kampf zwischen dem schlafenden Körper und dem wachen Geiste ward jeden Augenblick heftiger. Des Träumenden hilfloses Jammern nach Erlösung ward lauter, seine Hände erhoben sich und krallten die leere Luft. Mit der alles überwindenden Furcht ringend, in der er noch immer befangen war, legte Midwinter seine Hand sanft auf Alans Stirn. So leicht die Berührung war, regten sich doch in dem träumenden Manne geheime Sympathien, die dieselbe beantworteten. Sein Stöhnen hörte auf und seine Hände sanken langsam herab. Es erfolgte ein Augenblick der Erwartung und Midwinter schaute näher hin. Sein Atem strich leicht über das Gesicht des Schlafenden hin. Da richtete Alan sich plötzlich empor, warf sich auf seine Knie, als wäre ein Trompetenstoß an sein Ohr gedrungen, und im Augenblick war er wach. »Du hast geträumt«, sagte Midwinter, als der andere ihn in der ersten Verwirrung des Erwachens wild anstierte. Alans Augen schweiften über das Verdeck hin, anfangs mit leerem Blicke, dann mit einem Ausdruck zorniger Überraschung. »Sind wir immer noch hier?« sagte er, während Midwinter ihm aufstehen half. »Was ich sonst immer an Bord dieses verdammten Schiffes tun mag«, fügte er nach einem Augenblicke hinzu, »jedenfalls will ich hier nicht wieder einschlafen.« Indem er diese Worte sprach, spähten die Augen seines Freundes mit stiller Frage in seinem Gesichte. Sie gingen nebeneinander auf dem Schiffe auf und ab. »Erzähle mir deinen Traum«, bat Midwinter mit einem seltsamen Tone des Argwohns in seiner Stimme und einer seltsamen Kürze in seinem Wesen. »Ich kann es noch nicht erzählen«, erwiderte Alan, »warte ein wenig, bis ich mich wieder gefasst habe.« Sie gingen noch einmal auf und ab. Midwinter stand still und ergriff abermals das Wort. »Schau mich einen Augenblick an, Alan«, sagte er hastig. Es lag in Alans Gesichte, wie er dasselbe dem Sprechenden zuwandte, etwas von der Qual des Traumes und etwas von dem natürlichen Erstaunen über diese soeben an ihn gerichtete seltsame Aufforderung. Doch war keine Spur von Groll oder lauerndem Misstrauen darin zu entdecken. Midwinter wandte sich schnell zur Seite und verbarg, so gut er es vermochte, den Ausdruck freudiger Überraschung, zu dem ihn sein erleichtertes Herz zwang. »Sehe ich ein wenig verstört aus?« frug Alan, indem er seinen Arm nahm und ihn wieder weiterführte. »Beunruhige dich deshalb nicht. Mir ist der Kopf wild und schwindelig, aber ich werde es bald überwinden.« Sie schritten während der nächsten wenigen Minuten schweigend auf und ab. Der eine, indem er sich des Grauens seines Traumes zu entschlagen bemüht war, der andere, indem er zu entdecken versuchte, worin das Grauen dieses Traumes bestanden habe. Von ihrer bedrückenden Furcht befreit, hatte sich Midwinters abergläubische Natur sofort auf eine weitere Schlussfolgerung gestürzt. Hatte etwa der Schläfer im Traume eine andere Vision gehabt als die Offenbarung der Vergangenheit? Hatte der Traum ihn in dem Buche der Zukunft seine künftige Lebensgeschichte lesen lassen? Der bloße Gedanke an diese Möglichkeit verdoppelte Midwinters Verlangen, in das Geheimnis einzudringen, welches Alans Schweigen ihm noch immer vorenthielt. »Ist dein Kopf jetzt klarer?« frug er. »Kannst du mir jetzt deinen Traum erzählen?« Während er diese Frage tat, rückte der letzte denkwürdige Augenblick in dem Abenteuer nahe heran. Sie waren am Spiegel angelangt und im Begriff, sich wieder umzuwenden. Während Alan die Lippen öffnete, um jene Frage Midwinters zu beantworten, schaute er mechanisch aufs Meer hinaus und anstatt zu antworten, lief er plötzlich an den Hackebord und schwenkte mit lautem Jubelrufe den Hut. Midwinter gesellte sich zu ihm und sah ein großes sechsruderiges Boot, das gerade in den Kanal des Sundes hineinruderte. Eine Gestalt, die sie beide zu erkennen glaubten, erhob sich hastig hinter den Rudertalien und erwiderte hutschwenkend Allens Begrüßung. Das Boot kam näher, der Steuermann rief ihnen munter zu und sie erkannten die Stimme des Doktors. »Gott sei gelobt, dass Sie sich beide über Wasser befinden«, sagte Mr. Horbury, als sie ihm auf dem Verdeck des Holzschiffes entgegenkamen. »Welcher Wind von allen Winden des Himmels hat sie hierher geweht?« Bei dieser Frage blickte er Midwinter an, aber Alan erzählte anstatt seines Freundes ihm die Geschichte der vergangenen Nacht und befrug seinerseits den Doktor. Das eine, alles verzehrende Interesse in Midwinters Geiste, das Geheimnis des Traumes zu erfahren, ließ ihn während alles dessen schweigen. Unbekümmert um alles, was um ihn her geschah oder gesagt wurde, folgte er wie ein Hund Alan überall hin, bis der Augenblick kam, wo sie ins Boot hinabstiegen. Mr. Horburys ärztliches Auge war neugierig auf ihn gerichtet und bemerkte seine wechselnde Farbe sowie die beständige Unruhe seiner Hände. »Ich möchte für alles in der Welt nicht in der Haut jenes Mannes stecken«, dachte er, indem er den Helmstock des Bootes ergriff und den Ruderern Befehl gab, vom Wrack abzustoßen. Da Mr. Horbury alle Erklärungen von seiner Seite bis dahin verschoben hatte, wo sie sich auf der Rückfahrt nach Port St. Mary befinden würden, schickte er sich nunmehr an, zunächst Alans Neugier zu beschwichtigen. Die Umstände, welche ihn seinen beiden Gästen vom vorigen Abend zu Hilfe geführt, waren sehr einfach. Das verlorene Boot war von Fischersleuten aus Port Erin, die dasselbe sofort als das des Doktors erkannt und augenblicklich einen Boten nach seinem Hause abgesandt hatten, auf der westlichen Seite der Insel auf dem Meere gefunden worden. Der Bericht des Boten von dem, was sich ereignet, hatte Mr. Horbury natürlich mit Besorgnis für Alans und seines Freundes Sicherheit erfüllt. Er hatte unverzüglich Beistand gesucht und war dem Rate der Bootsleute folgend zuerst nach der gefährlichsten Stelle an der Küste geeilt, der einzigen Stelle, an der bei so ruhigem Wetter einem Boote, das von erfahrenen Männern geführt wurde, möglicherweise ein Unfall zustoßen konnte, nämlich dem Kanal des Sundes. Nachdem er in dieser Weise seine willkommene Ankunft auf dem Schauplatze erklärt, bestand der Doktor in seiner Gastfreundschaft darauf, dass seine Gäste vom vorigen Abend auch an diesem Morgen wieder seine Gäste würden. Er erklärte, es werde für die Leute im Gasthofe zu früh sein, um sie aufzunehmen, und sie würden Betten und Frühstück in seinem, Mr. Horburys Haus, bereit finden. Bei der ersten Pause in der Unterhaltung zwischen Alan und dem Doktor berührte Midwinter, der weder an dem Gespräch teilgenommen noch dasselbe angehört hatte, den Arm seines Freundes. »Fühlst du dich besser?« frug er schlüsternd. »Würdest du dich bald hinlänglich gefasst haben, um mir das zu erzählen, was ich zu wissen wünsche?« Alan runzelte ungeduldig die Stirn. Der Traum sowie die Hartnäckigkeit, mit der Midwinter immer wieder auf denselben zurückkam, schienen ihm beide gleich zuwider zu sein. Er antwortete kaum mit seiner gewohnten Gutmütigkeit. »Ich werde wohl keine Ruhe haben, bis ich es dir erzähle«, sagte er. »Darum will ich es lieber sogleich tun.« »Nein«, erwiderte Midwinter mit einem Blick auf den Doktor und dessen Ruderer. »Nicht, wenn du von anderen gehört werden kannst. Nicht eher, als bis wir allein sind.« »Wenn Sie noch einen letzten Blick auf Ihr Nachtquartier zu werfen wünschen, meine Herren«, sagte der Doktor, »so ist es gerade noch Zeit. In einer Minute wird die Küste uns das Schiff entziehen.« Beide Armadales warfen schweigend einen letzten Blick auf das unglückselige Schiff. Einsam und verloren hatte das Wrack in der geheimnisvollen Sommernacht dagelegen, als sie es gefunden. Einsam und verloren lag dasselbe jetzt in der glänzenden Pracht des Sommermorgens, da sie es verließen. Eine Stunde später hatte der Doktor seine Gäste auf ihre Schlafgemächer geführt, damit sie bis zur Frühstücksstunde einigermaßen der Ruhe genössen. Kaum hatte er den Rücken gewandt, als die Türen beider Zimmer leise geöffnet wurden und Alan und Midwinter einander im Korridor begegneten. »Kannst du schlafen nach alledem, was sich zugetragen hat?« frug Alan. Midwinter schüttelte den Kopf. »Du warst im Begriff, nach meinem Zimmer zu kommen, nicht wahr?« sagte er. »Weshalb?« »Ich wollte dich um deine Gesellschaft bitten. Weshalb kamst du nach dem meinigen?« »Um dich zu bitten, mir deinen Traum zu erzählen.« »Der Henker hole den Traum, ich wünsche ihn zu vergessen.« »Aber ich wünsche ihn zu hören.« Beide schwiegen, beide unterließen es instinktmäßig, noch ein Wort zu sagen. Zum ersten Male seit dem Anfange ihrer Freundschaft drohte Uneinigkeit zwischen ihnen auszubrechen, und zwar wegen eines Traumes. Alans sanftes Temperament verhütete dies noch zu rechter Zeit. »Du bist der halsstarrigste Bursche, der mir je vorgekommen ist«, sagte er, »aber du verlangst es einmal zu hören, vermutlich musst du es hören. Komm in mein Zimmer und ich will dir's erzählen.« Er ging voran und Midwinter folgte ihm. Die Tür schloss sich hinter ihnen und sie waren miteinander allein. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 7. Oktober 2023.